Das ist auch für mich eine sehr gute Grundlage für meine weitere Arbeit. Diese Koalition hat eine knappe Mehrheit, aber diese Mehrheit ist verlässlich. Erleichterung bei Volker Bouffier, nachdem er genau die eine Stimme Mehrheit bekommen hat, die er haben musste, um mit den Grünen weiter zu regieren. Mindestens 69 der 137 Abgeordneten mussten für die Wiederwahl Bouffiers zum hessischen Ministerpräsidenten stimmen. Dass dies punktgenau erreicht wurde, wertet Matthias Wagner, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Wiesbadener Landtag, auch als gutes Zeichen für die gesamte Legislaturperiode. Wir haben hart verhandelt über die Inhalte im Koalitionsvertrag, hatten eine große Zustimmung bei unserem Grünen Parteitag für diese Inhalte, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass es an den Grünen die kommenden 5 Jahre sicher nicht scheitern wird. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hält die fehlende personelle Erneuerung im schwarz-grünen Kabinett für den Preis der knapp gewonnenen Ministerpräsidentenwahl. Mit der parteilosen Christina Sinemus als neue Digitalministerin wird lediglich eine von 7 CDU-Ministern im Kabinett ein neues Gesicht sein. Deswegen sei die Wahl Bouffiers zum Ministerpräsidenten im ersten Wahlgang für ihn auch keine Überraschung, versichert Schäfer-Gümbel. Die Kabinettsbildung war ausschließlich darauf ausgerichtet, 69 Stimmen zusammenzubekommen. Deswegen haben wir das brutalstmögliche weiter so bei der Kabinettsbildung erlebt. Und deswegen ist das keine Überraschung. Die AfD ist in Hessen heute in das letzte Landesparlament eingezogen, in dem sie noch nicht vertreten war. Die Partei ist allerdings vor der Ministerpräsidentenwahl in gleich 3 Wahlgängen damit gescheitert, einen Vizepräsidenten im Wiesbadener Landtag durchzusetzen. Ihr Kandidat Bernd Vohl erhielt lediglich maximal die Stimmen der eigenen Fraktion. Die Kandidaten der anderen Fraktionen wurden hingegen gewählt. Alexandra Walter, die auf Listenplatz 12 der hessischen AfD-Liste in den Landtag gewählt wurde, wird der Fraktion allerdings nicht angehören. Die AfD-Fraktionsspitze begründete das heute zwar nicht inhaltlich. Sie hatte sich jedoch im Vorfeld der heutigen konstituierenden Sitzung des hessischen Landtages von Alexandra Walter distanziert, der rechtsextreme Äußerungen in sozialen Netzwerken vorgeworfen worden waren. Der zuvor in offener Abstimmung einstimmig gewählte neue Landtagspräsident, der ehemalige hessische Innen- und Wissenschaftsminister Boris Rhein, kritisierte in seiner Antrittsrede das so wörtlich verächtlich machen der parlamentarischen Demokratie durch Populisten oder Demagogen. Auch die Verunglimpfung der Presse als Lügenpresse wies Boris Rhein zurück. Der neuen hessischen Landesregierung unter Volker Bouffier werden neben 7 CDU-Ministern auch 4 grüne Ressortchefs angehören. In dieser Verteilung spiegelt sich das deutlich verbesserte Wahlergebnis der Ökopartei wider, die bei der Wahl am 28. Oktober knapp vor der SPD als zweitstärkste Kraft im Wiesbadener Landtag einzog.